Was kriegt der Proletarier, der einem Großagrarier eins in die Rippen gibt? Was kriegt ein preußischer Rekrut, der auf den Leutnant schimpfen tut, dieweil der ihn nicht liebt? Was tut man dem zu billigen, der einem Arbeitswilligen den Namen Schuft erteilt? Was gibt man dem, der in der Not ein Markstück stiehlt und ein Laib Brot, wenn ihn das Recht ereilt? Was wird dem Armen aufgeknallt, der sich der hohen Staatsgewalt im Rausche widersetzt? Wie bricht dem Prahlhansmann den Hals, der Schnaps umnebelt ebenfalls die Majestät verletzt? Wenn eine arme Bauernmagd dem Dienstherrn zu entlaufen wagt, was wird der aufgebrummt? Und wie es wohl dem Mann ergeht, der freventlich die Kirche schmäht, weil sie das Volk verdummt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ein Strafgericht gar schrecklich niederfährt. Ich weiß, dass sich das Zuchthaus weit stets öffnet der Gerechtigkeit und auf kein Mitleid hört. Nur wenn einmal ein Offizier totschindet einen Musketier, dann hält man das für Quark. Und prügelt ein Agrarier tot einen Proletarier, dann kost 300 Mark.